Nimmst all deine Kräfte zusammen und schwimmst so lang an, bis du die Quelle gefunden hast. Da brauchst du wirklich nicht zum Schammen. Du hast die Power, komm, steh auf und steh raus. Deine Zeit ist kummer, jetzt wird dir nichts mehr. Blumen dran, geh weiter in Richtung Sonne. Du bist immer breit, du hast schwummen, ich hab's gesagt, dass nimmer was du immer hast du getan, was die anderen von dir wollen haben. Jetzt ist deine Zeit, jetzt bist endlich du einmal kommen, dann heim gegen den Sturm, brauchen zum Schwimmen. Jetzt nimmst all deine Kräfte zusammen und schwimmst so lang an, bis du gegen den Sturm und so schwimmst du wirklich nicht zum Schammer. Du hast lang genug gelebt, bis dir die anderen verzeihen haben, dass du leben musst. Aber jetzt ist so weit, komm, reiß dich zusammen und fahr so weit, jetzt ist so weit. Wann sonst bin ich heit, du bist so weit und du schwimmst so weit. Wann sonst bin ich heit, da brauchst du wirklich nicht so scheit. Endlich komm, um gegen den Sturm an zum Schwimmen. Und schwimmst so lang an, bis die Quelle gefunden hast. Da brauchst du dich wirklich nicht zum Schammen.